Und so dürfen wir denn in diesem Märchen manchen Zug als schmückende Ausmalung ansehen, ohne Kennwortbedeutung. Darin liegt die Schwierigkeit der Deutung, stets aus dem Zusammenhang des Ganzen zu unterscheiden, was bedeutsam und was nebensächlich ist. Rein mechanisch ist die Frage nie zu lösen. Mir scheint es nun freilich, dass die feindliche Rolle, die Sonne und Mond spielen, auf verborgene Zusammenhänge hinweist. Diese aber auseinanderzusetzen, würde so eingehende Erläuterung erfordern, dass es zu weit führen müsste. Kurze Andeutungen könnten nur verwirren. Deshalb beschränke ich mich hier darauf hinzuweisen, dass der Ring als Vollkommenheits Omne, Trinum, Perfektum, Rotundum und Ewigkeitszeichen gut mit der Bedeutung der Siebenzahl, von der ich ausging, übereinstimmt. Das Hinkelbeinchen, das Geschenk des Morgensterns, das das Mädchen verloren hat, bedeutet das heilige, göttliche Ich. Es war dazu bestimmt, den Glasberg zu öffnen. Das Urbild des Glasbergs, der uns aus manchen Märchen entgegenleuchtet, sehe ich in dem lichten Berg der Lichtburg auf der Menglöd, die froh geschmückte in dem Eddaliede Fjölsvinds Mahl ihren Geliebten empfängt. Der Zugang zu diesem Berg des Heils der Lichtburg, die lange schwankt auf Speeres Spitze, kann nur durch schmerzhafte Opfer das Abschneiden eines Fingergliedes erkauft werden. Was damit eigentlich gemeint ist, das könnte uns jenes Rätsellied der Edda mit seinem Gamban, Tain, dem Geschenkelzweig, wohl offenbaren, mit dem der Hahn Vidofnir erlegt werden soll und dass die Fee Sinmara, die Zauberin der Sinnen, Trugwelt, Maya nennt sie der Inder, unter 9 Riegeln verschlossen hält. Hier ist es genug zu wissen, dass es dem Menschen bestimmt ist, zur höchsten Vollkommenheit nur durch ausdauernde Treue und opferbereite Liebe zu gelangen. Dann werden die Raben schwinden, die den Kyffhäuserberg umfliegen, und Barbarossa Heimtal Tannhäuser wird aus diesem Berge siegreich hervorgehen. Davon soll uns das 8. Märchen demnächst ein wenig verraten.